Das heißt, Peter ist nicht in der Gewalt meiner Mutter? Selbstverständlich nicht. Du erpresst sie und dein Druckmittel wirkt, zumindest fürs Erste. Sie hält sich zurück, ich aber nicht. Was du getan hast, hat die funkelnde Schlange auf den Plan gerufen. Mich, Suku, junger Narr. Dein Handeln könnte ein Inferno entfesseln. Nach seiner düsteren Andeutung ging der alte Chinese zurück in seine Kabine. Die Jungen konnten ungestört reden. Xiantan, die funkelnde Schlange ist selbst nicht mehr als ein Schatten. Ein Name, der in Liedern besungen wird und mit dem die Väter ihren Söhnen drohen, wenn sie ihnen nicht gehorchen. Seit Jahrhunderten übrigens. Was meinst du damit? Dass es wohl seit vielen Generationen einen Mann gibt, der das Amt der funkelnden Schlange ausführt. Falsch. Dass die Clans der Triaden seit Jahrhunderten von Xiantan reden. Seit die Triaden gegründet wurden, ob als Splittergruppe der Ninja-Kämpfer der Frühzeit oder als Überlebende eines Mönchsordens, seitdem gibt es Xiantan. Eine Legende. Es gibt Legenden, die mehr Wahrheit in sich tragen als alles, was in euren westlichen Schulen und Universitäten gelehrt wird. Wie haben Sie gar nicht kommen hören? Ja, das macht nichts. Was wissen Sie über uns? Das, was es über die drei Detektive zu wissen gibt. Ich habe mich informiert. Und nun zu dir, Suku. Was du getan hast, als du dich von deinem Clan abgewendet hast, mag gut gemeint gewesen sein.